Und nun Rock etc. Es war ein Journalist, der vor Jahren dieser Musikrichtung einen Namen gab, Cowpunk. Das Etikett steht für eine Verbindung der Elemente von Country Music und Punkrock. Trotz aller Energie und trotz der Ambitionen der Musiker ist Cowpunk nicht mehr als eine Episode in der Rockmusik. Hören Sie eine Sendung von Knut Benzner. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. I'll tell you what cowpunk is. Okay, cowpunk is the Hickoids from Austin, Texas, Blood on the Saddle from LA, Screaming Sirens, the band I used to be in, early parts of Rank and File. Cowpunk is really... Ich erzähl dir, was Cowpunk ist. Cowpunk, das sind die Hickoids aus Austin, Texas, Blood on the Saddle aus Los Angeles, The Screaming Sirens, die Band, in der ich war, die frühen Rank and File. Cowpunk ist Musik, die vom Punk auf die Wurzeln der Country-Musik kam. Und das kam so. Die jungen Kerle, die Punk oder Punk-Rock gemacht hatten, landeten beim Rockabilly und begannen, Elvis Presley, Gene Vincent und all die anderen, die mit Rockabilly anfingen, zu idolisieren. Dann entdeckten sie, dass die Wurzel des Rockabilly Country-Musik war. Tammy Wynette, Hank Williams Jr. Und das war es, wie Cowpunk ging. Die verrückten jungen Punker mit ihren schwarzen Jacken und dem bunt gefärbten Haar, mit ihrem Stil und ihrem Aussehen, die nahmen sich Hank Williams vor und schrieben gleichzeitig eigene Songs. Es war eine andere Art, Country-Musik zu spielen. Lauter und schneller und härter. Das ist Cowpunk. Joe Ely etwa ist kein Cowpunk. Er ist Country-Rock. It was like a way to play Country-Music, but play it louder and faster and harder. That's Cowpunk. He is Country-Rock. Rosie Flores, Gitarristin, Sängerin, Songautorin. If it takes that to make you happy. Rosie Flores müsste inzwischen um die 40 sein, vielleicht ein, zwei Jahre darunter. Damals, als Flores diese Aussage traf, 1990 etwa, sie war auf einem dieser Country-Festivals im Süden der Bundesrepublik aufgetreten. Damals ging es ihr nicht gut. Sie hatte Magenschmerzen und sie hatte keinen Schallplattenvertrag. Einige Jahre zuvor hatte sie ihre erste und bis dahin einzige Platte gemacht, 1987. Rosie Flores hieß die LP, also wie sie. Und für eine aufstrebende Sängerin war das nicht nur ihrer Meinung nach zu wenig. Ihre Karriere sah in etwa so aus. My career started in LA, Los Angeles, California. Or maybe you could say it started in San Diego, because I had a pretty well-known band in San Diego before I moved to LA. Meine Karriere begann in Los Angeles, Kalifornien. Man könnte allerdings auch sagen, dass sie in San Diego begann. Ich hatte eine recht bekannte Band in San Diego, bevor ich nach Los Angeles ging. Die Band war populär, Rosie and the Screamers. Wir haben nie eine Platte gemacht. Und in Los Angeles hatte ich dann diverse Bands, diverse Versionen von Rosie and the Screamers. Dann hatte ich eine reine Mädchenband, The Screaming Sirens, 4 Jahre lang. Wir waren viel unterwegs, vor der Zeit, in der ich mit Alvin Bischoff und David Lindley und einigen anderen großartigen Solo-Gitarristen auf Tournee war. Ein langer Weg. Und es ist erst kurze Zeit her, dass ich bei Warner Brothers einen Vertrag unterschrieb. Aber seitdem habe ich das Gefühl, dass meine Karriere richtig losgeht, mein erster großer Durchbruch. Ich war in der Lage, Platten zu machen, die von einem Major-Label vertrieben wurden. Dafür bin ich ihnen dankbar. Aber was ihr Durchhaltevermögen und ihre Akzeptanz meiner Kreativität und meiner Art angeht, das war nicht so doll. Just hasn't been that strong. Man redete über dies und das. Sie trank einen Schnaps, einen Sambuca oder einen Unterberg wegen ihres Magens. Und auf Joe Ely, den, wie Flores sagte, Country Rocker, war man gekommen, weil Ely aus Lubbock, Texas, gerade ein LP mit der Londoner Punkband The Clash aufgenommen hatte. Seine Songs, die hörten sich mit den Clash dann so an. Und wenn jemand, der Schluss lag nahe, wenn jemand aus Lubbock, Texas, wenn jemand aus der Heimatstadt Buddy Hollys eine Langspielplatte mit einer Punkband aufnimmt, dann könnte das ein Mitteleuropäer schon für Cowpunk halten. It is. It's an attitude between punk and country that it's blood and guts music. It's from the soul. Das ist richtig. Das ist diese Attitüde von Punk und Country. Musik, die mehr als durch Mark und Bein geht, aus der Seele kommt, aufrichtig. Aber ich mag das nicht, dieses Mischen aus Punk und Country. Ich meine, ich habe es eine Zeit lang gemacht, aber es wurde nicht seriös betrieben. Zum Beispiel Dwight Yoakam, er ist nicht Cowpunk. Als er anfing, haben die Leute gesagt, er sei Cowpunk. Das ist merkwürdig, denn er ist ein ehrlicher, traditioneller Country-Sänger. Genauso wie Buck Owens. Buck Owens ist nicht Cowpunk, aber er spielt mit der Haltung eines Cowpunkers, weil er kraftstrotzend ist, aggressiv. Joe Ely ist aggressiv, aber er hat nicht diese mürbe, brüchige, zerhauende, gesellschaftszerstörende Art wie die Dead Kennedys. So spielt er nicht. Er macht mit ländlichen Anteilen verschnittene Musik. Cowpunk. Cowpunk war ein Bastard, wie so vieles, was mit Country zu tun hat. Aber Cowpunk war der dreckigste Straßenköter überhaupt. Cowpunk war alles und gar nichts. Cowpunk war Leben und Tod zugleich. Leben, weil nichts so viril war und ist wie diese Musik. Und Tod, weil niemand, der sich dieser Musik verbunden fühlte, auch nur die Spur von Glück hatte, bis auf eine Ausnahme vielleicht. allen anderen kam immer irgendetwas dazwischen, meist mit der betreffenden Schallplattenfirma. Im Fall von Rosie Flores war es, wie sie sagte, Warner Brothers. Es war eine Art gegenseitiges Loslassen. Sie wollten mein Album nicht so unterstützen, wie ich das gebraucht hätte. Und sie schienen nicht zu verstehen, was ich machen wollte. Sie erzählten mir, ich solle nicht mit Pete Anderson, dem bekannten Produzenten, arbeiten. Und ich sagte, Moment mal, ich mag Pete Anderson. Sie sagten, wir glauben nicht, dass sich deine Platte verkaufen lässt. Wir glauben nicht, dass er das in unserem Interesse hinbekommt. Also wollten sie mich mit einem anderen Produzenten zusammenbringen. Ich probierte einen anderen aus, das passte ihnen dann auch nicht. Sie wollten mir erzählen, was ich zu tun habe. Wenn sie auf das gehört hätten, was ich wollte, wäre ich glücklich mit ihnen gewesen und hätte einige Hits gehabt. Hätte sie tatsächlich, etwa mit einem Song, den Lyle Lovett geschrieben hatte und den sie aufnehmen wollte. God may forgive you, but I won't. Yeah, God may forgive you, but I won't. Gott mag dir vergeben, ich nicht. Eine amüsante Geschichte. Ich wollte den Song in der Weihnachtszeit 1987 herausbringen und man sagte, zur Weihnachtszeit ein Lied, das keine Vergebung hat. Ich dachte mir, Weihnachten vergibt jeder. Und sie sagten, so ein Titel schade dem Radioeinsatz. So they thought that would hurt the airplay. So then. Not in Germany. In Deutschland vergibt man auch zur Weihnachtszeit nicht. Oh, we played in Scandinavia with Rosie Flores. Mm-hmm. And she's just brilliant. Oh, gosh, she's good. Wir haben, erinnert sich Jason Ringenberger von Jason and the Scorchers, wir haben in Skandinavien mit Rosie Flores zusammengespielt. Sie ist brillant. Mann, ist sie gut, absolut brillant. Und wurde gefeuert. Ihre Plattenfirma hat sie gefeuert nach einer Platte. Und sie ist ein bevorrechtigter Country-Superstar, der darauf wartet, dass etwas passiert. Sie wartet darauf, dass etwas passiert als großer Star, aber sie ist ein wenig anders. Erstens ist sie Mexikanerin und zweitens spielt sie elektrische Gitarre und rockt manchmal. Sie ist ein bisschen außergewöhnlich, aber eine brillante Sängerin. Ich glaube, sie lebt wieder in Kalifornien. Sie arbeitet als Schauspielerin im Moment in einer Gerichtsserie für Scheidungsfälle. Eine dieser US-amerikanischen Verrücktheiten, wo man vor Gericht geht und um das Versorgungsrecht streitet. Die Leute sehen sowas, ich kann es nicht glauben. Rosie Flores spielt nicht den Richter, sie spielt die Country-Sängerin, die den Ehemann korrumpiert. Boy, she's playing like a country singer who corrupts the husband. Die den Ehemann korrumpiert. Auf diesem Country-Festival, auf dem Rosie Flores aufgetreten war, hatte auch Tammy Stand By Your Man Wynette gesungen. Tammy Wynette war diverse Male verheiratet gewesen, unter anderem mit George Jones, Country-Sänger. Wynette war grün und blau geschlagen worden von ihren Männern und betrogen worden war sie auch. Hatte sie deshalb Stand By Your Man gesungen? Diesen Wunsch an eine glückliche Ehe in Liedform? Die völlige, unreflektierte Hingabe einer Frau an einen Mann? Tammy Wynette's probably my, I would say she's my idol. Tammy Wynette ist möglicherweise, sie ist mein Idol, wegen ihrer Stimme und wegen der Songs, die sie singt. Ich weiß nicht, welche Rückschläge sie im Leben erfahren hat, aber ich glaube fast, dass man Schmerz erfahren muss, um ihn in einem Lied ausdrücken zu können. Ich hatte meinen Liebeskummer, ganz sicher, und wenn ich singe, fange ich manchmal an zu weinen, weil ich an Orte zurückkomme, an die ich mich erinnere. Das ist dann, als werde ich verletzt. Wenn man das macht, es fröstelt dich in deinem eigenen Körper, wenn man so singt. I'll put myself back in the place and I'll remember what it was like to be hurt, you know. And when you do that, it sends chills up and down your own body when you sing like that. Manchmal singt Flores auch anders, selbst wenn es ihr dreckig geht. Rosie Flores und Albert Lee, wie der Song heißt, Heartbreak Train. Right now. das Zentrum des sogenannten US-amerikanischen Gitarren-Revivals, als hätte es jemals eine Zeit gegeben, in der Gitarren verschwunden gewesen wären. Dieses Zentrum war Kalifornien. Die meisten Mitglieder von Green on Red kamen aus Tucson, Arizona, also zogen sie nach Kalifornien. Chuck Prophet, auch bei Green on Red, kam aus San Francisco. Und was diese Band unter anderem ausmachte, war ihr merkwürdiges Verhältnis zu ihren eigenen Platten. Sie waren sich einfach im Unklaren darüber, wie diese Platten waren. Chuck Prophet. And it's not really up for me to decide, you know. If you like it, then, you know, you're crazy. Someone else may not like it. Es gibt keinen Grund für mich, das zu entscheiden. Wenn du sie magst, bist du wahnsinnig. Andere werden sie nicht mögen. Alles, was ich weiß, ist, wenn ich etwas Aufrechtes mache, werden es die Leute entweder hassen oder lieben. Das ist die Reaktion, die wir erfahren haben. Ablehnung oder Verehrung. Da bleiben in der Mitte wenig über und das sind auch nicht die, hinter denen wir her sind. Wir wollen, dass die Musiker, mit denen wir arbeiten, sich selbst zuwiderhandeln, dass sie verschreckt sind, wenn es jemand hört, dass sie Angst um ihre Arbeit oder um ihr Leben haben. Ich weiß es nicht. Doch wie er die Musik, die Green on Red machten, nennen wollte, das wusste er. Not Rock. Rock and Roll. Rock and Roll, yeah. Big difference. Kein Rock, Rock'n'Roll, ein großer Unterschied. Und dass er sonst so ratlos war, lag möglicherweise an der chronischen Erfolglosigkeit der Band. Schlug der Misserfolg auf ihn selbst, auf sein psychisches Befinden zurück? Well, maybe you're fucking with me now, I don't know. I mean, you say you listen to this record. Verflucht nun mal, das weiß ich nicht. All die Antworten dieser Fragen sind auf unseren Schallplatten. Aber wir haben keine komischen Gefühle dabei, wir sind dankbar. Ich habe Mose Allison vor 8 Leuten spielen sehen in San Francisco. Ich habe Ted Hawkins auf der Straße spielen sehen in Venice, Kalifornien, mit ein paar Leuten um ihn herum. Musik kann an solchen Termini nicht gemessen werden. Um ehrlich zu sein, Musik als Laufbahn oder Gewerbe ist nicht etwas, das man sich aussuchen kann. Viele verstehen das nicht. Und wenn ich sage, dass es Musik als ausgewählte Beschäftigung gibt, dann gibt es solche, die auswählen und solche, die ausgewählt werden. Wir haben uns nie so empfunden, als würden wir unsere Musik anderen aufdrängen und haben an schamlosen Promotion-Banketten nie teilgenommen oder standen auf der Straße, um uns habgierig anzubieten wie Unterwäsche. Wir haben nur unser Geschäft in Gang gehalten. Standing on the street, hawking it like underwear or something, you know, we just have gone about our business. Dan Stewart, der Sänger und der andere Gitarrist von Green on Red, zum selben Thema. It's like what the Replacements say, you gotta dare to flop, you know, dare to fail. Es ist, wie die Replacements mal gesagt haben, du solltest wagen, einen Flop zu landen, wagen zu versagen. Pfeif auf den Gewinn, scheiß auf den Erfolg. Es ist der Kampf, dahin zu kommen. Rock'n'Roll auf Schallplatten. Der Rock'n'Roll-Anteil ist nicht die Platte, nicht das Produkt. Rock'n'Roll ist der Prozess, es zu tun, das Erschaffen, nicht das Resultat. It's the creating, not the result. Dan Stewart, erinnert sich Chuck Prophet, Dan Stewart erzählte mir eines Abends, als ich ihn zum ersten Mal traf und eine Band in San Francisco hatte, er erzählte, er habe gedacht, wir seien sowas von hip, weil wir dachten, wir seien psychedelisch, trashy und wirklich trendy in Los Angeles und würden sowas wie die Eagles sein. Wir dachten einfach, wir seien tatsächlich hip. Aber es war ein Glück für mich und wohl auch für Dan, dass ich nicht hip war. Ich spielte Barchords, schrie nach meiner Mami und meinem Papi und habe auf das Scheißland geschimpft. Ich bin kein Post-Punk-Player, nie und nimmer. Das Beste am Punk war für mich, dass all die Clubs aufgemacht haben in San Francisco. Ich eine Band hatte, ich war 16 und wir anfingen konnten, Songs zu schreiben. Das war das Beste, was dabei herauskam. Doch wenn ich mir sogenannte Szenen in der Geschichte ansehe, Deutschland in den 20ern, der Bürgerkrieg in den USA oder die Punkszene 77 oder die Rap-Szene 87, es gibt einige, die weltweit etwas machen und der Rest ist verdammter Schrott. Heutzutage gibt es so viel Schrott, so viel schlechte Musik. And there are a few people who are doing something worthwhile and the rest of it is just fucking garbage. And this day and age there's so much garbage out there. So much bad music. Ihre Musik gehörte nicht dazu. Were you 19 or 21? A crazy outlaw living on the run. Your cowboy life, we know the lie. Couldn't get arrested if you tried. You were raised a rich boy, now you live in your car. You give your money to dealers or spend it all in bars. Your criminal ways, who can deny? You couldn't get arrested if you tried. You're an art collector and a Russian spy. You run over animals. Your gambling days have all come up dry. You couldn't get arrested if you tried. But you know, I don't really think there's less good music. I think there's probably more good music than there's ever been, you know? But it's so much work to find it, you know? You take this record home because some journalist told you to buy it, it's on the cover of Melody Maker. You take it home, you listen to it, and you say, it don't move me, you know? And you go buy another one, then you figure, fuck it, you know, I'm just gonna go rent a movie, you know? Fuck it. Aber ich glaube nicht, erzählt Chuck Prophet dann, dass es keine gute Musik mehr gibt. Doch es macht dermaßen Arbeit, sie zu finden. Ich nehme eine CD mit nach Hause, weil irgendein Journalist mir erzählt hat, sie zu kaufen oder sie ist auf dem Cover von Melody Maker. Ich nehme sie mit, höre sie, sie bewegt mich nicht. Dann kaufe ich mir eine andere und denke mir, leck mich. Und ganz grundsätzlich? Well, no, I don't think that rock and roll is the truth, you know, I think rock and roll. Ich glaube nicht, dass Rock'n'Roll die Wahrheit ist. Rock'n'Roll ist eine rutschige Angelegenheit, ein Spiel. Ich meine, alles von Elvis Presleys Prahlerei über die kleine Sache, die Dwight Yoakam hatte, als er nach oben kam, bis zur Rigorosität von Public Enemy. Ich glaube wirklich nicht, dass Rock'n'Roll die Wahrheit ist. Das wird bei Bands wie U2 und R.E.M. zum Problem. Sie nehmen ihre Musik und tragen alles Offensive daran nach außen. They've taken their music and they've taken out everything that's offensive about it. And everything, every concrete statement, you know, that's in the song, they take it out. So it's all with or without you. It's nothing. It's nothing. It's like jedes konkrete Statement wird herausgelöst und wird zu with or without you. Das ist nichts. Das ist nichts. Das ist wie eine New Age Religion. Fühl dich gut mit dir selbst. Das ist harmonisierend, unoffensiv und verführerisch für die Menschen. Das kann nicht die Wahrheit sein. Je mehr U2 die Wahrheit verkünden wollen, desto öfter machen sie Arschgesichter aus sich. Wenn solche Leute eine Platte machen, erzählen sie, dieses können wir nicht machen, jenes können wir nicht tun, wir können keine Maschine benutzen. Sie reden darüber, als sei es unmoralisch, aber Rock'n'Roll hatte nie etwas mit Moral zu tun. Rock'n'Roll ist ein betrügerischer Job, Mann. Ich komme mir vor wie ein dummer August, wie ein Pausenclown. Wenn ich das hier nicht machen würde, würde ich vielleicht alte Frauen bestehlen oder ihnen Tanzunterricht geben. Das ist Pfusch, es ist Schwindel. You know what I mean? Yeah, yeah. It's a scam. It's a swindle. Warum sie Musik machen? Weil sie zum Arbeiten zu faul und zum Stehlen zu nervös sind. Und deshalb klingen ihre Songs so, als könne man seine Frau dabei aufhängen. Yo, it's tough, but hell, man, life's worth living. What else? Das ist schwierig, sagt Dan Stewart von Green and Red. Aber zum Teufel, das Leben ist lebenswert. Was haben wir anderes? Also lasst uns unser Geld versaufen und zusammen nach Hause gehen und vögeln. Aber es langweilt mich auch, darüber zu singen, was in Ordnung ist. Aber das Leben ist lebenswert. Ich weiß nicht genau. Wenn ich sterbe, werde ich sehen, ob es sich gelohnt hat oder nicht. Niemand weiß das so genau. Also, ich mag keine Künstler, die ewig sagen, oh, ist das hart. I don't think any of us knows that. So, yeah, I don't like artists that are always doing this. Oh. Mama, take this back. Dusty, so nannten sich die, die da gerade einen Dylan-Song sangen. Danny und Dusty, eine Konglomeration schräger und noch schrägerer Vögel. Mitglieder von Green and Red, den Long Riders, Dream Syndicate. The Lost Weekend hieß die LP 1985. Yeah, I think too many people do that song now. I'm kind of sad that we cut it. Yeah, I think it also was because the camaraderie of me and Steve at the time, and you know. It just sounded good in that band with those people. So, yeah, I love Dylan. Ja, sagt Dan Stewart von Green and Red. Ja, ich glaube, dass inzwischen zu viele diesen Song aufgenommen haben. Insofern bereue ich, dass wir es taten. Die Aufnahme entstand durch die Kumpanei zwischen Steve Wynn vom Dream Syndicate und mir in dieser Zeit. Er klingt gut mit dieser Band, mit diesen Leuten. Ja, ich mag Dylan. Und Willie Nelson mag er auch. Sonst hätten Green and Red nicht diesen fröhlich nachdenklich rückblickenden Willie Nelson Song aufgenommen. Funny How Time Slips Away von der LP No Free Lunch. At the time, I produced No Free Lunch and I wanted to do the sessions like Nashville Sessions. Damals, ich habe die LP No Free Lunch produziert und ich wollte die Sessions wie Nashville Sessions gestalten. Einige sind mehr Country als andere. Ich wollte einen akustischen Klang haben. Ich wollte, dass alle Rhythmusgitarren akustische sind. Aber all unsere Platten haben einige strikte Country-Töne, auch Good Patient Woman etwa. Das könnte ebenso mal Haggard sein. Wir sind halt Blues und Country und dann gibt man den Backbeat dazu. Alle Songs haben diese Wurzeln. Ich glaube nicht, dass Rock'n'Roll vom Blues kommt. Ich glaube, Rock'n'Roll kommt, irische Folkmusik trifft die Rhythmen aus Afrika. All of them are going to have those roots. I don't think Rock'n'Roll comes from blues. I think Rock'n'Roll comes from, you know, it's Irish folk music meets the rhythms of Africa. Ain't it funny how time slips away? Yeah, I think he's crazy. Ja, ich glaube, Willie Nelson ist verrückt. Ein großartiger Musiker auch. Er hat eine Schrulle und macht meist wirklich Punkrock. Er hat diese verschrammelte klassische Akustikgitarre und macht sie doppelt so laut wie jeder andere in seiner Band. Wenn man ihn live sieht, ist dieses Ding so beschissen laut, dass man rufen will, dreh sie leiser, dreh sie endlich leiser. Aber er will eine tragende Rolle haben und es klingt so Whiskey River. And it sounds just so, you know, Whiskey River. Plonk, plonk, plonk. Yeah, I think it was mostly journalists, mostly California journalists. Es waren Journalisten, die diesen Begriff Cowpunk geprägt haben, kalifornische Journalisten. Und es war ein Schwindel, in den wir hineingerieten, weil wir zur gleichen Zeit da waren, als das passierte in Kalifornien. Man war schnell bei der Hand, um diese Bands zu beschreiben, und alle, bis auf uns, gibt es nicht mehr. Das ist interessant. Green on Red, Dream Syndicate, The Long Riders, The Blasters, Aches, Blood on the Saddle, Lone Justice, alle sind auseinander. Und wir sind noch da und machen gute Musik, sind unterwegs und haben einen Plattenvertrag, all das. Yeah, I mean, they're all Blood on the Saddle, Lone Justice, they've all broken up, you know, and we're still out there making good music and touring and... You know, still have a record contract and all that. Jason Ringberger, Gitarrist, Sänger, Songautor und Namensgeber von Jason and the Scorchers. Da waren Unterschiede, natürlich. Ein Unterschied? Die Bands, die Ringberger erwähnte, saßen eben in Kalifornien. Jason and the Scorchers saßen in Country Music USA in Nashville, Tennessee. We were kind of pioneers. In a vacuum, really, because there wasn't any. Wir waren eine Art Pioniere in einem Vakuum. Es gab keine Straßenkarte, es gab keinen Anhaltspunkt, nach dem wir uns bewegen konnten. Alles, was es gab, war diese große, diese riesengroße Country-Maschine in Nashville und eine winzige Rockszene, vielleicht 200-300 Jugendliche. Damit haben wir gearbeitet und aus dem Nichts eine Rockszene kreiert. Mittlerweile gibt es eine blühende Rockszene in Nashville, viele Bands, viele Verträge. Unsere letzte Show in Nashville, Tennessee war innerhalb eines Tages ausverkauft. Es gibt inzwischen einen großen Markt für Rock'n'Roll in Nashville. Und Ringenberger galt als Rebell. Well, I think that anybody that plays Rock'n'Roll with any energy and feeling to an extent is a rebel, I guess. Ich glaube, dass jeder, der mit Energie und Gefühl Rock'n'Roll macht, in gewissem Umfang ein Rebell ist. Das ist die Tradition, auf der Rock'n'Roll basiert, nicht das gesamte Musikgeschäft. Weil wir aus Nashville kamen, hatten wir unsere Fäden und waren auf uns selbst gestellt im Angesicht der Verhältnisse. Das gab uns die Reputation der Rebellen. Außerdem waren einige aus unserer Band in den frühen Tagen tatsächlich ein wenig wilder als normal. Die Reputation war recht extrem. Especially in the early days were a bit wilder than normal, you know. Their reputations were pretty extreme. Jesus gives to those who give themselves. That's what she said. Do you say that now? Cause in my you took till I bled, but still I went down every road you led. So the gun. So the trigger pulled and the red lights flashed its sign. The battle's yours, but the victory is mine. It's been 10 years since that long day I left you. Pray for me, mama. gypsy now. Pray for me, Mama, I'm a gypsy now. Ein Lied, das auch im letzten Jahrhundert hätte entstanden sein können, mit all seinem Fatalismus und Bibeln und Religionen und Teufeln und Müttern auch. Yeah, that was a real sort of religious record. Really into that. Ja, das war eine Art religiöses Lied. Damals las ich Flannery O'Connor und hatte einige Konflikte mit mir selbst. Das war ersichtlich auf dem ganzen Album, aber in diesem Song im Besonderen. Der Song ist eine simple Geschichte. Ein Kerl bringt seine Frau um und 10 Jahre später bedauert er es und seine Gefühle damals. Er kann niemals zurückkehren. Ein tragisches Lied. And the feelings he has about that. Knowing it'll never, he can never go back, you know, he can never erase that, you know. Heavy song. So wie die anderen etwa Dylan oder Willie Nelson Songs im Programm hatten, hatte er einen Rolling Stones Song. Oh yeah, yeah. I mean everybody that plays the rock and roll guitar. Ja, oh ja, jeder, der Rock'n'Roll Gitarre spielt, hat die Stones anzuerkennen. Aber das ist das Ding, auf das ich nicht stolz bin. Ich mag 19th Nervous Breakdown gar nicht. Die Idee kam von außen, nicht von mir. Das bedauere ich. Ich wünschte, den Song hätten wir nicht gemacht. You know, it really wasn't my idea. You know, I just regret it. I wish we wouldn't have done it. But everybody makes mistakes, you know. Jeder macht Fehler. Here it comes, here it comes, here it comes, here comes your 19th nervous breakdown. Dass die Rolling Stones allerdings mit dieser Musik etwas zu tun hatten, der Gedanke ist gar nicht so abwegig. Die Rolling Stones von Exile on Main Street, die Country Rolling Stones, die Rolling Stones, die, wenn sie gut waren, so klangen wie Green on Red oder umgekehrt. In den USA schien trotz aller Mythen und Metaphorik solche Musik allerdings niemand zu brauchen. I'm not sure about that, to tell you the truth. I think that a lot of it is because the kind of music that we play and all those people played. Ich bin mir darüber nicht sicher, sagt Jason Ringenberger. Unsere Art der Musik und die der anderen, die Methode, wie die Schallplattenfirmen für uns gearbeitet haben, war das Live-Konzert, die Konzerte, die Tourneen. Denn im Radio hatten wir keinen Platz, abgesehen vom College Radio. Das war schwer für viele, hart, und forderte sich der Sache widmende Musiker, um dem Stand zu halten. Als wir schon 9 Jahre existierten, hatten wir gerade 4 Platten und ein paar EPs gemacht. Und da dran zu bleiben, das erfordert ausdauernde Menschen. Eine ganze Band ausdauernder Menschen. Ich meine, die Scorchers, das bin nicht nur ich, wir sind 5 Leute, die wie ich miteinander verbunden sind. Ich bin froh darüber. Und ich bin nicht sicher, ob die anderen Bands diese Verbundenheit hatten. I'm not sure that the other bands had that kind of commitment. Yeah. I was in Los Angeles for 15 years. I went out in 1977 and I left in 1992. It was just Ich war 15 Jahre in Los Angeles. 1977 kam ich dorthin und bin 1992 gegangen. Erdbeben, Straßenkämpfe, Crack, Kokain, Waffengewalt, ich hatte genug. Ich hatte die letzten goldenen Tage von Los Angeles in den 70ern gesehen. Heute ist es ein Ort wie Sao Paulo, Brasilien oder Mexico City, Mexiko. Eine aus den Ufern geratene, sonnenverbrannte Stadt, in der die Reichen in Enklaven leben, die reichen Weißen und der Rest sind Farbige. Schwarze und aus dem Süden, Nicaraguaner, El Salvadorianer, Japaner. Es ist nicht mehr das, was man aus den Beach Boys oder Jenen Dean Songs kennt. Das ist vorbei. Es bricht mir das Herz. Ich meine, ich rede über Los Angeles, nicht über den Rest der USA. Aber das Südkalifornien-Sonnen-Beach-Boy-Surfing-Ding ist vorbei. Es ist Crack, Kokain und Gewalt. Es ist wirklich arg. Breaks my heart because I really, I'm mainly talking about Los Angeles. I'm not really talking about the rest of the state. But it, the Southern California surf and sun Beach Boys thing is over. It's crack, cocaine and violence now. It's really sad. Sid Griffin. Schwanengesang. Sid Griffin hatte bei den Long Riders gespielt und lebt inzwischen in London. Die Long Riders hatten so viel Geld gemacht, dass Griffin einige Jahre ohne richtige Arbeit leben konnte. Er schrieb für Magazine und ein Buch, eine Gram Parsons-Biografie. Gram Parsons übrigens hatte bei den Rolling Stones gespielt auf Exile on Main Street. Für Griffin war Parsons das Bindeglied. Parsons, der mal bei den Birds gewesen war und bei den Flying Burrito Brothers, dann zwei Soloalben gemacht hatte und jung starb. Well, the Long Riders consciously were trying to put country and western music. Die Long Riders wollten bewusst Country- und Western-Musik, Country-Rock wie Merle Haggard und die Flying Burrito Brothers zusammenbringen. Diese Musik wollten wir mit der Energie einer Punkband spielen, wie die Ramones. Viele Bands haben das bisher versucht, aber wir wollten die Drehzahl erhöhen, sie schneller spielen. Das wollten wir nicht mit zerstörenden Gitarren machen, sondern mit der Energie und der Attitüde einer Punkband. Wir wollten nicht haargenau wie die Ramones sein, die Country-Musik machen. Wir haben tatsächlich zusammengesessen und gesagt, das wollen wir machen. Und es passierte, dass es zu dieser Zeit ein paar leuchtende Bands gab. Ich glaube nicht, dass wir zusammensaßen und sagten, wir sind eine Bewegung oder sowas. It just, that's the way it was. I would have liked to have had gold records with the Long Riders and number one hits, but if we didn't do it, that's okay. It would have been nice if Green on Red or Jason the Scorchers had had them. Es wäre schön, ergänzte dann, wenn sie mit den Long Riders eine Goldplatte gemacht hätten. Und er hätte nichts dagegen, dass Green on Red oder Jason and the Scorchers irgendwann mal Gold für irgendeine Platte bekommen würden. Cowpunk. Ein Bastard. Ein beißender, schmeichelnder, ungewaschener, anhänglicher Köter. Rock'n'Roll. Etwa Country für die Intelligenteren? It's better that you say that than I say that, because if I say it, it sounds conceited, but yes, I think so. Es ist besser, du sagst so etwas, als wenn ich es sage. Wenn ich sowas sage, klingt es eingebildet. Aber ich glaube, ja, so ist es.